Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die Liste von großen Investigativgeschichten, die die Washington Post herausgebracht hat, die ist lang. Allen voran natürlich zur Watergate-Affäre, die 1974 sogar Präsident Nixon zu Fall brachte. Nicht ganz so bekannt, aber nicht weniger brisant waren ein paar Jahre vorher die sogenannten Pentagon-Papiere. Ein hochrangiger Mitarbeiter im US-Verteidigungsministerium hatte Unterlagen kopiert, die bewiesen, dass die US-Administration unter drei verschiedenen Präsidenten, von Kennedy bis Nixon, die Öffentlichkeit systematisch über den Vietnamkrieg belogen hatte. Der Ruhm der Washington Post begründet sich vor allem auf diese Zeit, Anfang der 70er Jahre, als es ein kongeniales Duo an der Spitze gab, Verlegerin Catherine Graham und Post-Chefredakteur Ben Bradley. Gut, ich hätte eine hypothetische Frage. Eichenholzgetäfeltes Hinterzimmer. Ich mag keine hypothetischen Fragen. Tja, ich glaube, die richtige Frage magst du auch nicht. Der Chefredakteur trifft auf seine Verlegerin. Hast du die Dokumente? Noch nicht. Oh Gott, ich meine, du weißt, in welche Lage mich das bringen würde. Kay Graham, gespielt von Meryl Streep, würde Probleme mit ihrem bisherigen Luxusleben bekommen. Das ist schon mal klar. Was ihr Chefredakteur Ben Bradley böse auf den Punkt bringt. Das einzige mir bekannte Paar, mit dem sowohl Kennedy als auch Lyndon B. Johnson verkehren wollten, warst du und dein Mann. Und euch gehörte die verdammte Zeitung. Politiker und Presse haben einander vertraut, damit sie auf dieselben Dinnerpartys gehen, Cocktails trinken und Witze reißen konnten. Während in Vietnam der Krieg tobt. Nun im Juni 1971 versucht die Nixon-Administration die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere, die die Lügen über das US-Engagement in Vietnam enthüllen, per Gerichtsbeschluss zu verhindern. Die Klage geht gegen die New York Times, die erste Artikel zum Thema veröffentlicht hat. Und dann liegt auf einem Redakteursschreibtisch der Washington Post ein Schuhkarton mit geheimen Dokumenten. Es ist nicht der ganze Bericht, aber über 4000 Seiten davon. Für die Hauptstadt-Tageszeitung stellt sich die Frage, veröffentlichen oder nicht? Der Chefredakteur haut ordentlich auf die Tonne. Seit 6 Jahren hecheln wir hinterher und jetzt, dank des Präsidenten der Vereinigten Staaten, der nebenbei bemerkt auch noch auf die Pressefreiheit scheißt, haben wir das Material. Und Konkurrenz haben wir auch keine. Das Risiko für die Verantwortlichen der Zeitung bestand damals darin, nach einem ausstehenden Urteil des obersten US-Gerichtshofes, der in dieser Juniwoche des Jahres 1971 ausstand, möglicherweise eine Straftat zu begehen. Konsequenz könnte Gefängnis sein. Wie es dann am 18. Juni, 5 Tage nach der New York Times-Veröffentlichung, zum ersten Artikel in der Washington Post kam, das erzählt Steven Spielberg als Polit- und Journalismus-Thriller, aber auch als eine Emanzipationsgeschichte einer Dinnerparty-Dame namens Kay Graham, die nach dem Selbstmord ihres Mannes quasi in die Rolle der Zeitungsverlegerin hineingeworfen wurde. Die Frau, sagt Spielberg, fand ihre Stimme in diesem wichtigen historischen Moment. I think what makes the story really empowering for women today is you watch Catherine Graham grow into the job. You got to watch this woman find her voice. Steven Spielberg ist ein großer Kinoerzähler. Das zeigt sich in Die Verlegerin darin, wie der Filmemacher das komplexe Historiendrama ohne einen Hauch von Trockenheit inszeniert. Es ist eine Lust, Meryl Streep als zunächst naives Luxusgeschöpf zu sehen, das langsam aufwacht und ebenso langsam begreift, was es für die Verfassung und die Demokratie bedeutet, wenn sie die Einwilligung zur Veröffentlichung der Pentagon-Papiere gibt oder nicht. Wir haben 10 Stunden bis zum Andruck, also hängen wir uns rein. Es ist eine Lust, Tom Hanks als Chefredakteur Ben Bradley zu sehen, der die Veröffentlichung als Wahrheitsaufgabe begreift, das Ganze aber auch als ein großes Abenteuer sieht. Wir, die Kinogänger in Trump- und Fake-News-Zeiten, können nur inständig hoffen, dass es viele solche Typen auch heute noch in Washington D.C. und anderswo gibt. Dies ist eine dieser Heldengeschichten aus der Realität, die Hollywood so liebt. Bei diesem Thema allerdings, diesem Sujet, bei dieser Geschichte, die damit endet, dass der oberste Gerichtshof die Pressefreiheit stärkt, liegt es nahe, dass wir diese dauerrauchenden Typen in Die Verlegerin, da in den Redaktionen mit den klappernden Schreibmaschinen, genauso lieben wie einst Robert Redford und Dustin Hoffman in Die Unbestechlichen, als Watergate-Journalisten oder danach ihre Kollegen in Spotlight. Eine Frau sagt am Ende zu Recht zu ihrem Mann, dem Washington Post-Journalisten: Du bist sehr mutig. Spielbergs Geschichte aus dem Jahr 1971 spiegelt unsere Gegenwart und setzt ein klares Statement für die Pressefreiheit als Grundfeste der Demokratie. Eine Grundfeste, für die die Washington Post bis heute steht, allerdings seit einigen Jahren mit einem neuen Besitzer, dem Amazon-Gründer Jeff Bezos. Hartwig Tegeler über den neuen Spielberg, der ab Donnerstag im Kino läuft.